Ulalume von Edgar Allan Poe aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ulalume von Edgar Allan Poe. Die Wolken türmten sich mächtig, die Blätter waren verdorrt. Sie waren kraus und verdorrt. Es war Oktober und nächtig an einem unseligen Ort. Es war nahe dem bleiernen Wasser, das da so verschlafen steht, am Hain, wo des Nachts sich ein blasser, hohläugiger Schwarm ergeht. Die Gegend, schroff und titanisch, durchstreift ich mit Psyche allein, meiner Seele, Psyche allein. Zur Zeit, da mein Herz noch vulkanisch, wie die Berge, die rastlos speien, die Feuerströme ausspeien, wie der Berg am Nordpol, der kreisend ein flammendes Meer gebiert, das sich gewaltsam und reißend hinunterstürzt und verliert, hinunterwälzt und verliert. Unsere Rede war ernst und gemessen, die Gedanken welk und verdorrt, die Gedanken lahm und verdorrt, das Gedächtnis war Pflicht vergessen, denn es mahnte uns nicht an den Ort, an die Zeit nicht und nicht an den Ort. Wir ahnten nicht Ort und nicht Stunde und nicht den Monat im Jahr, den unseligen Monat im Jahr, dass es nah beim verfluchten Grunde und dem bleiernen Wasser war. Und da nun die Nacht sich neigte und der Zeiger der Sternenuhr, der himmlischen Sternenuhr, dem Tag zustrebte, da zeigte sich ein nebliger Schein am Azur und diesem weißlichen, zarten Duftschleier entschwebte zuletzt das Diadem von Astarten mit Diamanten besetzt. Und ich sprach, sie ist wärmer und milder als die keusche Schwester Apolls, die flinke Schwester Apolls. Diana ist feuriger, wilder, doch innerlich kühl und stolz. Sie aber wandelt durch Sphären von Seufzern und wirft ihr Licht, ihr sanftes, freundliches Licht, auf die nimmer trocknenden Zähren im gramvollen Erdengesicht und kommt durch das Sternbild des Löwen und weist uns den Weg zum Glück, den Weg durch Lethe zum Glück, und kommt durch die Höhle des Löwen, erwärmt uns mit ihrem Blick, mit ihrem liebenden Blick. Da sah ich Psyche erschaudern, sie sprach, ich traue ihr nicht, ich trau dieser Blässe nicht. O komm, o lass uns nicht zaudern, ich fürchte dies weiße Licht, dies weiße, flackernde Licht. Eine Angst, unbeschreiblich, unsäglich, durchbebte sie, während sie sprach, während sie hastig so sprach. Sie schluchzte und schleppte kläglich ihre Schwingen am Boden nach, die Schwingen im Staube nach. Ich erwiderte, du sprichst im Traume, lass uns tauchen in dieses Meer, dies silberne, leuchtende Meer. Sieh, wie es im endlosen Raume Kristallen hinwogt und her, es zitternd hinwogt und her, wie es strahlt und flutet im Blauen mit seiner sibyllischen Pracht. Glaub nur, wir dürfen ihm trauen, es leuchtet uns durch die Nacht, wir dürfen dem Wegweiser trauen, denn er leuchtet zu Gott durch die Nacht. So suchte ich sie zu beschwichtigen und küsste sie brüderlich warm, ich küsste sie zärtlich und warm, und ich sah ihre Angst sich verflüchtigen, und wir eilten voran, Arm in Arm, in dunklen Zypressenalleen, sank dumpfer und dumpfer die Luft. Da blieben wir plötzlich stehen, an der Türe zu einer Gruft, zu einer mystischen Gruft. Und ich sprach, was sagt dieser stumme, verschwiegene Mund von Stein? Da erwiderte sie, Ulalume. Hier ruht Ulalumens Gebein, deiner Ulalume Gebein. Da ward stumpf mein Herz und ohnmächtig und wie die Blätter verdorrt, wie die Blätter welk und verdorrt. Ja, Oktober war es und nächtig, rief ich aus und an diesem Ort, ich erkenne deutlich den Ort. Um den Teich wob ein unheimlicher, blasser, verdunstender Nebelschwarm, und ich irrte an diesem Wasser, eine schaurige Bürde im Arm, eine kalte Bürde im Arm. Die Wolken türmten sich mächtig, die Blätter waren verdorrt. Es war Oktober und nächtig an einem unseligen Ort. Ende von Ulalume von Edgar Allan Poe.